Die Liebe von Shiva und Shakti. Die Tantra-Texte, Tantra bedeutet auch auslegen, erklären, nehmen zwar das theoretische Gedankengebäude des Samkhya auf, bilden jedoch seine Metaphysik um, indem sie einen wesentlichen Punkt abändern. Purusha ist Shiva und Prakriti ist Shakti. Beide Prinzipien erlangen somit offensichtlich die Eigenschaften des Männlichen und des Weiblichen. Das Tantra verwendet auf irgendeine Art die archaische Idee der großen vorarischen, dravidischen Göttin Devi, der erhabenen, ursprünglichen, schrecklichen, ägäischen und mediterranen Gottheit und gestaltet aus ihr das Prinzip zur umfassenden Erklärung des Universums. Gleichermaßen ist Shiva eine frühere, schreckliche und archaische Gottheit, die durch den vedischen Begriff des Rudra verkörpert wird. Darüber hinaus verändert das Tantra das System in dem Sinne, dass Purusha und Prakriti nicht als erste und ewige Dualität verstanden werden. Man empfindet eher, dass sie diesseits der Schöpfung stehen, als Differenzierung oder Formen der Shakti, eine davon entspricht Shiva und die andere entspricht der Shakti selbst, jedoch begrenzt, das heißt, als das weibliche Gegenstück Shivas, wie die Frau, die Gattin, wofür man im Götterhimmel des Hinduismus Namen hat wie Parvati, Uma und so weiter. Die Shakti der Gottheit, die seine Macht verkörpert, wie wir es bereits oben zum Ausdruck brachten. Shakti hat also die Doppelbedeutung von Gemahlin und von Kraft, Macht. Deshalb ist ihr Werk, die Schöpfung, nicht Maya im Sinne von etwas Trügerischem, sondern es ist Macht. Die vom Samkhya, dem Purusha und Prakriti beigegebenen Attribute behält man bei. Shiva ist das unwandelbare Wesen, das bewusste Prinzip Atman, das Self. Shakti ist die Bewegung, der Wechsel, der Ursprung jeder Erzeugung, Zeugung und Belebung. Das Tantra ersetzt den Begriff des Widerscheins, des Reflexes oder des Blicks durch den der Fruchtbarmachung. Purusha wirkt als ein anwesender Katalysator, wie die Dame, der Fedele d'Amore, in der Alchemie und bei Dante, wie die Sora Mystica. Im Tantra wird das Universum durch die geschlechtliche Vereinigung von Shiva und Shakti, durch den magischen Koitus, in der Liebe ohne Liebe erschaffen, wobei Shiva unerschütterlichen Gleichmut bewahren muss und nur Shakti bewegt und aktiv sein darf. Die gesamte Schöpfung entsteht dadurch in ihrem ästhetischen, dynamischen, unbeweglichen, unstofflichen, stofflichen, bewussten und unbewussten Erscheinungsformen. Die Gestaltungen der Schöpfungen sind die verschiedenen Stellungen des Liebesspiels zwischen Shiva und seiner Shakti, was man an den Wänden der Tempel von Khajuraho sehen kann. Die Gemahlin, sie, ist aktiv, Shiva, er, hält sich zurück und ist in sich gekehrt, innerlich und nach außen hin konzentriert. Er durchlebt die Wonnen und steht doch außerhalb derselben, nun schon für immer, und er wird von seiner Shakti umarmt und auch er, innerlich berührt vom wilden Ungestüm voller Feuer und Leidenschaftlichkeit der Geliebten, umarmt sie. So muss es im Grunde genommen auch für den halbvergöttlichten Menschen sein, wo der Samen des Shivas wirkt, der sich durch die Leidenschaft der veräußerlichten Shakti aus Fleisch und Blut verdunkelt hat, teilweise verschmolzen ist, der Shakti, welche selbst verloren, verführt, hingegeben, in das Nicht-Ich der Schöpfung eingehüllt, in der körperlichen Liebe aufgeht. Das Yoga-Tantra kommt auch ihm zu Hilfe. Es wurde zum Teil etwa 600 Jahre nach Beginn unserer Ära entwickelt für die Verwendung im Kali-Yuga, dem dunklen Zeitalter, als der Körper sich verhärtete und verdichtete, und es gilt als das einzige Mittel zur Rettung und Befreiung, zur Rückkehr in den shivaistischen, hyperboreischen Zustand. Julius Evola meint, dass man das Tantra erst dann begreifen kann, wenn man als Leitfaden zu seinem Verständnis den alten chinesischen Ausdruck nimmt, auf dem Tiger reiten, sich mit Gift heilen. Man kommt ohne die Frau nicht aus. In der magischen Liebe der tantrischen Maituna wird sie wieder verkörpert. Alles kehrt zum Ursprung zurück, wenn das männliche Prinzip passiv und das weibliche aktiv ist. Die Macht wird in das Männliche wieder eingesetzt, die Shakti tritt in Shiva ein, die Frau in den Mann. Es entsteht hierbei der allmächtige Siddha, der Androgyn, Adhana Risvara, Phanes, der kosmologische Eros des orphischen Mythos, Abraxas der vorchristlichen Gnostiker. Um Begriffe aus einer anderen Esoterik zu gebrauchen, könnte man sagen, dass die Eva sich neu eingekörpert hat, indem sie durch die Rippe Adams von außen nach innen zurückgekehrt ist und sich erneut in Lilith, Haisha, Ayesha verwandelte, die erste Gefährtin des Anthropos, die Para-Shakti. Die tantrische Metaphysik überragt den Monismus und den Dualismus. Vom Standpunkt spekulativer Metaphysik aus betrachtet, liegt das Tantra in seiner Auslegung jenseits der sich gegenseitig ausschließenden Antithese von Monismus, des Vedanta, und Dualismus, des Samkhya. Weil Shiva der All-Eine ist, der im Jenseitigen wirkt und weil seine Shakti, ohne ein Trugbild zu sein, veräußerlicht und real wird, wie das die Materie und die Welt für den werden kann, der in ihr aufgeht, in ihr lebt und in ihr von der Schöpfung an das Universum sieht. Die tantrische Ikonografie, sowohl die hinduistische als auch die tibetische des Mahayana-Buddhismus, zeigt uns die Shakti jedoch stets von kleinerer Gestalt als Shiva, wie etwa beim Tanze auf dem übergroßen, unbeweglich und ruhig ausgestreckten Körper Shivas, in einem Feuerkreise dargestellt als entfesselte, unkontrollierte Kraft, oder in den Darstellungen des Paares beim Viparita Maituna der heiligen Begattung, wo sie ebenfalls kleiner und leidenschaftlicher erscheint, Shiva aber größer und entrückt. Die Symbolik ist klar. Die Welt ist nicht Produkt einer entfesselten, unkontrollierten Macht. Die Frau ist es, die nach außen entwichen ist und da ebenso real ist wie innen. Und es der Mann ist, der sie hier außen ebenso liebt, wie er sie früher im Inneren geliebt hat. Alles verwandelt sich je nachdem, wie man es ansieht. Dieser Vorgang muss umgekehrt werden. Das aktive und in die Materie eingegangene Abendland hat sich verweiblicht und dabei seine shivaistische, hyperboreische, ursprunghafte Passivität verloren. Man kann hieraus ersehen, dass der Tantrismus das archaische, bengalische, dravidische, ägäische, mediterrane Element umgewandelt hat und durch den Einfluss des nordisch-polaren, ario-hyperboreischen Ahnenerbes fast nichts mehr von der demeterhaften ursprünglichen Pameta, der Magna Mater, übrig geblieben ist. Die Magierinnen von Hyperborea, die Fünftgeborenen aus einer Familie des Polarkreises, das sibyllische, phytische Element, verkörpert sich in der tantrischen eingeweihten Frau, der Yogini, des Sadhaka, in der magischen Liebe der Einweihung in der geheimsten tantrischen Sekte, dem Kaula, wobei der tantrisch Eingeweihte, Sadhaka, sich zum Siddha, einem unsterblichen göttlichen Wesen, wandeln muss. Der Kult des hyperboreischen, ewig weiblichen, keltoarischer und polarer Überlieferung macht die Shakti zur ewigen Urkraft, ohne die sogar die Triade des klassischen Hinduismus machtlos sein würde. Ohne sie könnte Brahma keine Schöpferkraft entfalten, Vishnu könnte nicht bewahren, noch könnte Shiva am Ende aller Dinge die Zerstörung herbeiführen. Sie ist Parashakti. Die Energie oder ihr Schöpferwille ist frei und kommt ohne Zwang oder Zwangsläufigkeit zur Auswirkung. Sie tut dies völlig frei, wie im Spiel oder beim Tanz. Sie macht von ihrem männlich befruchtenden, shivaistischen Prinzip Gebrauch auf einer unmittelbar diesseitigen Ebene, einem zweiten Diesseits der völligen Unbeweglichkeit Parama-Shivas, des über allem und unter allem Seienden. In der Heimstatt und der letzten Zuflucht Shakti Lilith, wo sie zur Ruhe kommt und wo sie sich nach zu Ende führen eines Tanzes wieder einkörpert, hier verliert sie sich und ruht ihre potenzielle Energie aus, indem sie dieses quantische Intervall, diesen Punkt des Absprunges in umgekehrter Richtung rechtsdrehend überquert. Der Körper des großen Shiva ist unerhört groß, so groß wie das Universum. Er ist die andere Erde. Diese andere Erde aber ist gerade hier, innerhalb dieser Erde. denn Shiva bleibt inmitten des Flusses der Formen, der Leidenschaft, der Flammen, des fantastisch ungeheuren göttlichen Spieles seiner Shakti unbeweglich, unberührt. Er ist der unbewegliche Beweger, der Pol, das Hakenkreuz.